Wir fühlen den Horsten und Höhen des Adlers verwegenes Glück. Wir steigen zum Tor der Sonne vor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, alle Mädelsbesten warten. Kamerad, Kamerad, unser Sturzkampf wollen wir starten. Kamerad, Kamerad, es lautet der Befehl. Rad an den Feind, rad an den Feind, Bomben auf Israel. Wir stellen die Auserwählten zum letzten entscheidenden Schlag. Wir halten gerecht, ihre Weltmacht zerbricht, das wird unser stolzester Tag. Kamerad, Kamerad, alle Mädels müssen warten. Kamerad, Kamerad, unser Sturzkampf wollen wir starten. Kamerad, Kamerad, es lautet der Befehl. Ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf Israel. Hört ihr die Motoren singen, ran an den Feind. Hört ihr die Motoren singen, ran an den Feind. Bomben, Bomben, Bomben auf Israel.